Kaiserstadt werd ich jetzt nicht alt. Und meine Gedanken eilen mir voraus, tragen mich durchs weite Land bis ans Meer hinaus. Und ein Hauch von Meer und Möwenschrei zieht in meiner Fantasie schon an mir vorbei. Die Luft ist zum Ersticken, die Hitze stoppt das Blut.